Deutschlandfunk. Nachtradio. Und hier im Nachtradio, im Soundcheck, um ganz genau zu sein, hier beim Deutschlandfunk, hören Sie Country und Western. Und am Mikrofon ist Knut Benzner. Guten Abend.